Nach dem Motto, die Realität ist nur ein hässliches Abbild unserer Metaphern. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Hallo. Anrufung des großen Bären. Großer Bär, komm herab, zottige Nacht, Wolken wälzt dir mit den alten Augen, Sternenaugen, durch das Dickicht brechen schimmernd deine Pfoten mit den Krallen, Sternenkrallen. Wachsam halten wir die Herden, doch gebannt von dir und misstrauen deinen müden Flanken und den scharfen, halb entblößten Zähnen, alter Bär. Ein Zapfen eure Welt, ihr, die Schuppen dran, ich treib sie, roll sie, von den Tannen im Anfang zu den Tannen am Ende, schnaub sie an, prüf sie im Maul und pack zu mit den Tatzen. Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht. Zahlt in den Klingelbeutel und gebt dem blinden Mann ein gutes Wort, dass er den Bären an der Leine hält. Und würzt die Lämmer gut. Es könnte sein, dass dieser Bär sich losreißt, nicht mehr droht und alle Zapfen jagt, die von den Tannen gefallen sind, den großen, geflügelten, die aus dem Paradiese stürzten. Wäre ich einfach nur feige, ginge ich vielen aus dem Weg, bliebe ich außen auf der Seite und es würde viel leichter gelebt, stünde zu meinen Ängsten, auch andere räumte ich ein, würde mir viel mehr vergeben können. Fehler an Fehler rein, denn jeder Traum zahlt sein Zoll. Jeder Wunsch fällt mal flach. Jeder Kampf hat ein Ende, jeder Stein lässt sich wenden und auch der Stärkste versagt. Jede Schwäche wäre ein Orden und ich tobte als Traumprinz nicht mehr. Müsste nicht hysterisch gut aussehen und raste keinem Trend hinterher. Hätte das Recht, mich auszuklinken. Jeder wüsste, er ist wieder im Wahn. Wäre nicht mehr zu fassen, würde mich gelassen im Abseits verfahren. Wenn jeder Traum zahlt sein soll, jeder Wunsch fällt mal flach. Jeder Kampf hat ein Ende, jeder Stein lässt sich wenden und auch der Stärkste versagt. Jede Panik verfliegt, jeder Alarm lässt auch nach. Legte den Kopf zur Seite, müsste weniger streiten, denn der Schwächere gibt nach. Würde nicht mehr tagsam markieren, verzichtete aufs Muskelspiel. Würde sowas von unsichtbar sein, würde sowas von verzichtbar sein. Mit mir im Rhein, kein Plan, kein Ziel. Denn jeder Traum zahlt sein Zoll, jeder Wunsch fällt mal flach. Jeder Kampf hat ein Ende, jeder Stein lässt sich wenden und auch der Stärkste versagt. Jede Panik verfliegt, jeder Alarm lässt auch nach. Legte den Kopf zur Seite für glorreiche Zeiten und alles machte mehr Spaß. Legte den Kopf zur Seite, hätte glorreiche Zeiten und alles machte mehr Spaß. Land 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer weltweit. Ich hoffe, Sie werden heute 2 Stunden dranbleiben, um uns zuzuhören. Ich hoffe, es wird uns auch heute wieder gelingen, eine interessante, unterhaltsame und vielleicht auch ein bisschen lehrreiche Sendung zu machen. Ich war im Laufe der Woche mit meinem kleinen Einsatzwagen unterwegs. Der Einsatzwagen besteht aus meinen Schuhen, aus meinen Füßen und meinem Aufnahmegerät und habe mich ein bisschen hier in der Stadt umgeguckt. Es gab ja einiges diese Woche. Da war der 1. Mai, vorgestern. Über den werden wir auch noch relativ ausführlich berichten. Ein Stimmungsbild. Und die Leute beschäftigen sich hier sehr viel mit der Frage nach einer echten, wahren Demokratie. Wie der Zustand des Landes ist, brauchen wir nicht zu sagen. Wir haben es viel beschrieben, viel beklagt und viel beschrien. Wir haben es vor Ihnen ausgebreitet, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Korruption, die unglaublichen Kürzungen im Sozialwesen, die Unterdrückung auf der Straße, von friedlichen Protesten. All das haben wir zum Ausdruck gebracht, aber die Leute wollen nicht nur protestieren, die Leute wollen auch selber etwas machen. Zudem gibt es hier in Katalonien die große Independentista-Bewegung, die Unabhängigkeitsbewegung. Viele Menschen hier wollen ein unabhängiges, das heißt von Spanien unabhängiges Katalonien. Von Spanien unabhängig heißt natürlich nicht unabhängig. Welches Land ist schon unabhängig? Alles ist relativ. Aber eben von der Zentralmacht in Madrid, die im Moment von neofrankistischen Kulturbarbaren regiert wird. Korrupt bis in die Haarspitzen, das ist auch bekannt, die man aber mit keiner demokratischen Methode von der Macht wegbekommt. Das ist das große Problem. Die Leute hier in Barcelona und hier in Katalonien wollen ein Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens und sie wollen natürlich auch, und das ist wiederum eine weitere Bewegung, die hier stattfindet, ein sogenanntes Multireferendum. Dabei handelt es sich um ein Projekt für eine wahre und, sagen wir mal, direkte Demokratie. Ich gebe mal ein Stimmungsbild und dann erkläre ich einmal, worum es da so im Einzelnen geht. 27 de abril, estamos aquí en el Parque de la Ciudadela, son las 6 y 20 minutos y tenemos aquí algo muy, muy interesante. Im Park hier in der Stadt am vergangenen Sonntag gab es etwas sehr Interessantes. Eine junge Frau an einem Stand sagt, wir vom Projekt Multireferendum hoffen, das ihr schon von uns gehört habt. Wir sind landesweit aktiv. Multireferendum ist eine selbstorganisierte Bürgerbewegung, die sich für ein vielfältiges Referendum einsetzt und eben nicht nur in einem Punkt, wie eben die Unabhängigkeit Kataloniens. Wir haben 4 Fragen bzw. Themen, zu denen alle Menschen, Bürger im katalanischen Territorium befragt werden sollen. Eine ist über genbehandelte Produkte, ob wir also Genfood wollen oder nicht. Die zweite behandelt die Frage der illegitimen Staats- bzw. Haushaltsschulden, die Madrid von Katalonien fordert. Die dritte Referendumsfrage betrifft die demokratische Kontrolle des Energiesektors. Und die 4. Frage in diesem Referendum ist über die sogenannte ILP. Das heißt, die Initiative zur Legalisierung des Volksentscheids und die rechtliche Verbindlichkeit eines solchen. Multireferendum ist ein Werkzeug, um Volksentscheide effektiver zu machen. Wir sind gerade in der Phase der elektronischen Abstimmung, die noch bis zum 16. Mai geht. Danach kann man vom 17. bis zum 24. Mai lokal in den einzelnen Stadtvierteln abstimmen, in Nachbarschaftsvereinen zum Beispiel und in anderen Lokalen. Und danach gehen wir 2 Tage mit Infotischen direkt auf die Straßen. Infotischen, an denen man ebenfalls abstimmen kann. Ferner gibt es in diesem Multireferendum 3 lokale Referendumsfragen. Eine in Girona, das ist eine Provinzhauptstadt, da wird über die Hochspannungsleitung abgestimmt. Eine in Lérida, da wird über die Privatisierung der Wasserversorgung abgestimmt. Und in Tarragona geht es um die BCN World, den Makrokomplex aus Spielcasinos, Hotels und Nachtclubs. Nun gibt es in den nächsten Tagen und Wochen allerhand Infoveranstaltungen über das Multireferendum. Ich empfehle hier die Webseite, die ist multireferendum.cat in Städten, Dörfern, Stadtteilen. Wir laden also alle zum Mitmachen ein, denn so witzelt die sympathische Dame am Stand im Park, das Multireferendum ist sehr sexy, es ist ein verführerischer und leidenschaftlicher Aufruf zur Teilnahme mit einem Schuss Verrücktheit und einem Schuss Geheimnis. Genial. Das Multireferendum ist sehr sexy. Es ist eine convocatoria passionant, seductora. Té un punt de bogeria i un punt de misteri. Genial. Y encima me doy cuenta que acabas de rescatar la democracia porque una ráfaga de viento muy fuerte quería llevársela. En ese momento, la tienes debajo, claro, de tu brazo. Dass die... Dass ein Windstoß ein Schild vom Stand wegreißt, auf dem Demokratie steht, und ich erlaube mir den Scherz der jungen Dame zu sagen, dass sie gerade die Demokratie gerettet habe, als ein Windstoß das Demokratieschild vom Stand fortreißt, sie es packt und unter ihren Armen festhält. Finden wir und finde ich diese Idee eines Multireferendums, das heißt einer Volksabstimmung über viele Fragen und nicht nur über eine, die das Establishment seit ungefähr einem Jahr in allen ihren Medien ausposaunt, ein unabhängiges Katalonien. Das hört man jeden Tag von vorne bis hinten. Die ganze Debatte ist auf diesen einen Punkt konzentriert. Mit Debatte meine ich hier die öffentliche Debatte in den Medien. Und viele Leute sind es leid, über dieses Thema überhaupt noch zu sprechen und davon zu hören, weil nämlich eine sogenannte Unabhängigkeit Kataloniens für 95% der Menschen überhaupt nichts ändern würde an ihren Lebensbedingungen, die schlecht sind, an ihren mangelnden Chancen auf dem Arbeitsmarkt, mangelnde Bildungschancen und an der ganzen Repressions- und antisozialen Politik der neoliberalen Kaste, die die Leute hier beherrschen. Kasten, die Leute beherrschen, das sind verschiedene, das sind sowohl die katalanischen als auch die spanischstämmigen und neofrankistischen Kasten. All das bringt den Leuten gar nichts. Sie wollen jetzt endlich eine richtige Demokratie, wo sie richtig mitentscheiden können über wirkliche Fragen, die sie betreffen, nämlich was das Wasser kostet, was der Strom kostet, Bildung, Schule, Arbeitsplätze, über alle diese Themen wollen die Leute nun wirklich einmal abstimmen. Über all das, was in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft passiert, wenn man ihnen eben eine Hochspannungsleitung nahe an den Häusern vorbeilegen will. Die Energiekonzerne. Wenn man ihre Wasservorräte privatisiert und sie ihnen dann ein öffentliches Gut bisher teuer von privaten ausländischen Firmen weiterverkauft. Geschehen in vielen Ländern. In Ländern Südamerikas hat das sogar Revolten ausgelöst. In Bolivien Anfang der 2000er, als eine bolivianische Regierung die Wasserwerke an ausländische Investoren verkauft hat. Diese haben dann den Einwohnern der Bevölkerung, der Urbevölkerung, die seit Jahrtausenden ein Recht auf freies Wasser hatte, die Wasserhähne abgedreht und wollten das teuer abkassieren. Da kam es zum Aufstand. Dieses Modell soll auch hier eingeführt werden, auf allen Ebenen, und die Leute wehren sich. Volksentscheid, Multireferendum, Kontrabande 91.4 FM. Lass es uns nicht regnen, es ist schon schwer genug, sind uns nun mal begegnet und taten uns beiden gut. Aus und vorbei, jedes Herz kehrt zurück, aus und vorbei. Standen beide unter Verdacht und haben es uns nicht gesagt, hatten einen geheimen Plan, tauten einander. Wir waren Agenten, jeder in seinem eigenen Fall, und dann zwei Fremde, ohne Halt. Lass es uns nicht regnen, es ist schon schwer genug, sind uns nun mal begegnet und taten uns beiden gut. Aus und vorbei, jedes Herz kehrt zurück, aus und vorbei. Schwer zu begreifen, was uns fehlt am letzten Schrei, ist schwer zu greifen. Jeder ist dem anderen enteilt. Lass uns trösten, wir waren die Größten, wie wir waren. Wenn es mich fröstelt, wärmt die Erinnerung. Lass es uns nicht regnen, es ist schon schwer genug, sind uns nun mal begegnet und taten uns beiden gut. Vorbei, jedes Herz kehrt zurück, aus und vorbei. Wir hatten tausend Sinne und den sicheren Griff, Weltmeister im Erklimmen, Perlentaucher in unserem Riff, schlugen uns mit unseren Waffen, setzten die Welt außer Betrieb. Wir waren nicht zu schaffen, weil nichts übrig blieb. Wir ließen uns gehen, keine Tränen, tut mir leid. Vielleicht war's ein Versehen, vielleicht war's unsere Zeit. Ich fühl deine Züge, was war, bleibt immer schön. Was war, bleibt immer, was war, bleibt immer. Lass es uns nicht regnen, es ist schon schwer genug. Ja, wunderschönes Album von Herbert Grönemeyer, das Album Schiffsverkehr von 2011. Bisher hatten wir zwei Lieder aus diesem Album gespielt, heute zumindest. Wäre ich einfach nur feige und lass es regnen. Herbert Grönemeyer. Diese Woche war ja der 1. Mai, da gab es weltweit 1. Mai-Demonstrationen, der traditionelle Tag der Arbeit. Der revolutionäre 1. Mai ist dann immer eine besondere Veranstaltung, die findet nach dem ganzen offiziellen Veranstaltungsgefuchtel der offiziellen Gewerkschaften statt. Das war hier, diesmal in Barcelona, auch so. Da gab es mittags die große Demonstration der etablierten Gewerkschaften, der, sagen wir mal, systemkonformen Gewerkschaften und am Nachmittag die revolutionäre Demo der Leute, die gegen dieses System insgesamt sind. Revolutionäre 1. Mai-Demonstrationen, zum Beispiel in Berlin. Zehntausende Menschen gehen und gingen gegen kapitalistische Verwertung und für internationale Solidarität auf die Straße. In Berlin-Kreuzberg am Tag der Arbeit, 18 Uhr, traditionell Auftakt der revolutionären 1. Mai-Demonstration. Am Donnerstag sammelte sich auf dem Lausitzer Platz eine Mischung aus Demonstranten, Touristen und Schaulustigen. Auf der Auftaktkundgebung informierten unter anderem griechische Gewerkschafter über die Situation in ihrem Heimatland. Tausende Menschen könnten sich dort keine Krankenversicherung mehr leisten. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen seien auf einem Höchststand und selbst diejenigen, die Arbeit hätten, litten unter der sich weiter verschlechternden Situation bzw. den Arbeitsbedingungen. Unter dem Motto gegen Krise, Krieg und Kapital, Widerstand, Aufstand, Revolution setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Nach Veranstalterangaben zogen 25.000 Teilnehmer durch Kreuzberg. Die Polizei sprach immerhin von 19.000 Demonstrierenden. Das ist also nicht so wie hier, wenn die Veranstalter sagen 30.000 und die Polizei sagt 2.000. In Deutschland ist die Kluft nicht so groß zwischen den Angaben der offiziellen Behörden und den Angaben der Leute. Damit war es die größte antikapitalistische Demonstration am Arbeiterkampftag, die jemals durch den Bezirk gegangen ist. Im Mittelpunkt stand die internationale Solidarität und die Verknüpfung der Kämpfe der Arbeiterbewegung über die Landesgrenzen hinweg. Die Delegation aus Griechenland setzte sich deshalb wie im Vorjahr an die Spitze des Demozuges. Sie informierte schon im Vorfeld des 1. Mai auf zahlreichen Veranstaltungen in der Hauptstadt über die derzeitigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in dem Land. Griechenland steht mittlerweile synonym für die Spar- und Kürzungspolitik der sogenannten Troika aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und EU-Kommission, erklärte Michael Prutz vom verantwortlichen Bündnis, das aus zahlreichen radikal-linken Gruppen besteht, am Freitag auf Nachfrage der Jungen Welt. Die Kürzungen gingen in anderen Ländern weiter, Spanien, Portugal, Irland. Deshalb ist es umso wichtiger, aus den imperialistischen Zentren ein starkes Signal der Solidarität in diese Länder zu schicken, so Prutz. In einem Krisenblock warben Blockupy-Aktivisten für europaweit stattfindende Aktionstage gegen die Troika-Politik vom 15. bis 25. Mai und machten auf einen weiteren Kampf aufmerksam, der international geführt werden muss. Sie wiesen im Vorfeld der Europawahl auf das Erstarken rechtspopulistischer und neofaschistischer Parteien hin und erklärten vom Lautsprecherwagen aus: Unser Kampf heute und jeden Tag muss ums Ganze gehen. Die Allianz von Kapital und Faschismus kann nicht einzeln angegriffen werden. Um den Faschismus zu überwinden, brauchen wir auch den Systemwechsel. Die Polizei behinderte die Spitze der Demonstration an einigen Stellen, allerdings blieb es in Kreuzberg relativ ruhig. Die Teilnehmer ließen sich nicht provozieren und beendeten ihre Veranstaltung wie geplant an der Bundeszentrale der SPD. Mit den Hartz-Reformen, dem Überfall der NATO auf Jugoslawien und der Einmischung in die Ukraine steht die SPD für Sozialabbau und aggressive deutsche Außen- und Asylpolitik, begründete das Bündnis im Vorfeld die Wahl des Abschlussortes. Nach Ende der Demonstration kam es im nahegelegenen U-Bahnhof Hallisches Tor zu einem gewalttätigen Polizeieinsatz. Auch in Hamburg begannen die Proteste zum Tag der Arbeit, wie in der Hauptstadt Berlin, mit einer Vorabenddemonstration am Mittwoch. In der Hansestadt versammelten sich rund 5000 Menschen im Rahmen einer antikapitalistischen und antirassistischen Demonstration. Thematisiert wurden unter anderem der menschenverachtende Umgang des Senats mit der Gruppe Lampedusa in Hamburg und die Gefahrengebiete. Der friedliche Aufzug wurde von einem großen Polizeiaufgebot samt Räumungspanzern und Wasserwerfern begleitet. An der vom DGB organisierten 1. Mai-Demonstration am Donnerstag nahm auch ein großer antikapitalistischer Block teil. Bei der Abschlusskundgebung protestierten Aktivisten mit Sprechchören gegen die Teilnahme des ersten Bürgermeisters Olaf Schulz, SPD, da er insbesondere wegen seines Umgangs mit der Lampedusa-Gruppe und rassistischer Kontrollen nicht willkommen sei. Am Nachmittag zogen 4000 Menschen für das Recht auf Stadt für alle von der Innenstadt ins nahe St. Pauli gelegene Karow-Viertel. Dort besetzten sie eine Schule, um mit einem einzurichtenden Zentrum ein Zeichen für eine humane Flüchtlingspolitik und gegen die anhaltende Ignoranz des Senats zu setzen. Gefordert wurde unter anderem das Bleibe- und Arbeitsrecht für die Lampedusa-Gruppe. Diese wurde von der Aktion überrascht. Usuko Udo, ein Sprecher der Gruppe, sagte auf einer Vollversammlung: Ein solches Zentrum kann ein weitreichendes Signal setzen. Wir können hier in Würde leben und uns gegenseitig weiterqualifizieren. Wir wollen bleiben. Als die Polizei mit gewaltsamer Räumung drohte und sichtlich bemüht war, die Situation zu eskalieren, beschlossen die Teilnehmer, die Aktion vorerst einmal abzubrechen. Parallel zur Besetzung fand in der Nähe die revolutionäre 1. Mai-Demo unter dem Motto Hamburg sieht rot gegen Ausbeutung und Unterdrückung statt. Die Polizei griff die Teilnehmer mehrfach mit Schlagstöcken, Wasserwerfern und Pfefferspray an. Diese wehrten sich und verteidigten den attackierten Lautsprecherwagen. Sanitäter sprachen von unverhältnismäßiger, bedrohlicher und aggressiver Polizeigewalt. Mindestens 55 Menschen wurden verletzt. 8 davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Aktivist kommentierte: Die Polizeiangriffe fanden offensichtlich an den Orten statt, an denen die Einsatzleitung befürchtete, dass wir zur besetzten Schule gelangen könnten, um die dortige Aktion zu unterstützen. Auf der radikal-linken Demonstration in Nürnberg standen die Folgen der Krise im Mittelpunkt. Neben den Möglichkeiten des Widerstandes, die an etlichen Stellen auch praktisch aufgezeigt wurden, behandelten Redebeiträge unter anderem die Auswirkungen des transnationalistischen Freihandelsabkommens. Daniel Müller von der organisierten Autonomie in Nürnberg war zufrieden mit dem Tag und sah die Demonstration mit 2500 Menschen als Beginn des Widerstandes. Zitat: Der revolutionäre 1. Mai 2014 ist ein gelungener Auftakt für die kommenden Proteste gegen die EU-Krisenpolitik. Soweit unser kleiner Überblick über das Geschehen am 1. Mai in Deutschland. Gleich bringen wir eine etwas umfangreichere Reportage über das, was hier in Barcelona geschah. Aber zuerst ein kleines Lied. Von wem? Wenn nicht von Herbert Grönemeyer, von diesem fantastischen Album. Ich kann es nicht oft genug hören. Spielen will ich nicht so oft, weil dann haben wir es irgendwann ausgeleiert. Aber noch ein Lied. Das Lied von dem Album Schiffsverkehr, so wie ich, Herbert Grönemeyer. Musik. will mit mir in den Urlaub fahren. Ich hol mich ab vor meiner Tür. Will ungestört an meiner Seite sein, nur mit mir. Lad mich auch gern mal ins Kino ein. Ich koch für mich und schenk mir was. Lies mir was vor und bleib mit mir allein, nur so zum Spaß. Ich bin total in mich verliebt. Ich bin so froh, dass es mich gibt. Und nur bei mir bin ich schön. Ich will mich um mich selber drehen. Niemand kann mich wie ich verstehen. Ich lebe in mir in trauter Einsamkeit und lass die anderen für mich stehen. Für mich ist mir kein Weg zu weit, ich will mit mir gehen. Ich fehl mir schnell, versteh mich gut, find mich in Ordnung so. Ich lasse mich nie wieder los, mach mich froh. Ich bin total in mich verliebt. Ich bin so froh, dass es mich gibt. Und nur bei mir bin ich schön. Ich will mich um mich selber drehen. Niemand kann mich wie ich verstehen. Verzeihe mir, egal was war, ich zähl auf mich und lass mich nicht im Stich und bin mein Sommer. Nehm mich mit, wohin ich gehe und lass mich nicht im Regen stehen. Geh mit mir durch, mit dick und dünn, jeden Tag aufs Neue freu ich mich auf mich. Ich bin total in mich verkehrt. Ich bin so froh. Ich will mich um mich selber drehen. Keiner liebt mich, niemand kann mich wie ich verstehen. Keiner liebt mich so wie ich. Ich lasse es mir schlechter gehen. Keiner liebt mich, keiner kann mich so wie ich verstehen. Keiner liebt mich so wie ich. Ich lob mich in den Höchsten. Keiner liebt mich, keiner kann mich so wie ich ganz nur nicht vergeben. Mittlerweile hier unser Sommerstudio aufgebaut, den Ozean bzw. das Mittelmeer vors Fenster geholt. Ich werfe mal einen Blick nach draußen, Moment. Ja, wieder blauer Himmel, schöne Sonnenstrahlen fallen wieder hier in den Lichthof des dritten Stocks an der Plaza Real, wo unser Studio ist von Contrabanda. Und in der Ferne hört man das Meer rauschen, wir haben das mit Spezialmikros verstärkt und hier über den Sender geleitet. Erstmal begrüßen wir den Radioaktivisten Werner K. Guten Morgen. Guten Tag. Soll ich noch mehr sagen? Das Mikro ist offen. Und so weiter. Und ich höre die Möwen hier quieken. Da fällt mir jetzt ein, wenn ich dich jetzt frage oder zu dir sage, hey Daddy, eine tote Möwe, dann guck bitte nicht nach oben und frag, wo? Das ist ja dieser Witz aus Ostfriesland, wenn du den kennst. Na gut, aber hier... Moment, das war jetzt sehr subtil, das solltest du vielleicht den Hörern und Hörerinnen erläutern. Ja, die Originalfassung, Original gibt's ja gar nicht. Ist das ein Witz vom Blödel, Otto? Zwei Ostfriesen laufen da am Strand entlang und sagt der eine zum anderen, guck mal, eine tote Möwe. Und der andere guckt am Himmel, wo? Das war schon alles. Gut, also die Ostfriesen sind dumm, die denken, eine tote Möwe fliegt noch. Es gibt diese Witze, aber natürlich denkt keiner, dass sie dümmer sind als wir. Oder doch, wer weiß. Nee. Jedes Land hat ja so seine Dummheitsregion. Genau. In Spanien sind das die Leute aus Lippe, ne? Genau. Aus Lippe. Genau, aus Lippe. Ja. In Irland sind das die aus der Provinz Kerry. Das sind die Kerrymen. Die gelten als besonders blöd. Nee, tut mir echt leid, dass mir das jetzt eingefallen ist, wo ich das Wort Möwe gehört habe. Vielleicht hätte ich... Werner, ich hatte von dir auch nicht so eine Minderheitenhetze jetzt erwartet. Ja, genau. Vielleicht hätte ich lieber schweigen. Sich über den intellektuellen Zustand einer Minderheit lustig zu machen, das ist eigentlich nicht im Sinne des Niemandslandes, aber wir lassen dir das durchgehen heute mal. Dankeschön. Ich werde versuchen, mich zu wecken. Tja, wir hatten am Anfang schon eine kleine Reportage gebracht über das Multireferendum hier in Katalonien. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Da gibt es eine Bürgerinitiative, die sagt sich, wie Referendum nur einmal im Leben über ein Thema. Ein Thema, das das Establishment interessiert, um uns von allen anderen Dingen abzulenken? Nein, wir wollen ein Multireferendum über alle Themen, beziehungsweise viele Themen, die uns auch wirklich interessieren. Diese Initiative läuft in vielen Städten hier in Katalonien. Da werden Sachen gefragt, wie zum Beispiel, wollen Sie eigentlich Genfood? Wollen Sie, dass wir das Abkommen unterschreiben und transgenische Produkte, beziehungsweise Waren in unser Essen tun? Wollt ihr eine erschwingliche Energiepolitik oder überlassen wir die weiter den Konzernen? Wollt ihr die Privatisierung des Wassers? Wollt ihr, dass Madrid uns seine illegitimen Staatsschuldensforderungen weit aus der Tasche zieht? Und solche Sachen werden da gefragt. Eine sehr gute Sache. Und wie gesagt, der 1. Mai, bleiben wir beim Thema. Was hast du dazu berichten? Aber hier, du hast ja was gesagt über Deutschland. Über Deutschland ist eigentlich alles Wichtige gesagt, zumindest was also die revolutionäre Demo betrifft. Also ist mir aufgefallen bei dieser Demonstration in Kreuzberg. Wie immer bei jeder Demonstration gehen natürlich auseinander die Teilnehmerzahlen. Ne? Hier in Barcelona oder in Spanien generell kann man sagen, was die Organisatoren der Demonstration auf der einen Seite sagen, das muss man dann dividieren durch 10 oder 20. 10 oder 15 oder 20, um auf die Zahl zu kommen, die die Polizei sagt. Ne? Aber jetzt in Deutschland, also konkret in Kreuzberg, ist mir aufgefallen, dass die Veranstalter sagen 25.000 und die Polizei von 19.000. Mhm. Also nun weiß ich nicht, ist das ein einmaliger Zufall, dass das so eng beieinander liegt, oder ist es in Deutschland generell so, dass die Zahlen da nicht so brutal auseinanderfallen? Hm. Naja, oder ist ein Druckfehler, die haben eine Null zu viel ausgedruckt. Die Polizei hat eigentlich 1900 gesagt. Muss man auch mitrechnen. Variante. Dass die Tageszeitung Junge Welt da auch ihren kleinen Schabernack getrieben hat. Also generell kann ich mir schon vorstellen, dass da in Deutschland vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, seriöser zu. Naja, die übertreiben nicht so wie hier. Ich meine, hier ist ja alles dermaßen übertrieben. Hier gibt's ja eine Multa, also ein Bußgeld von 80.000 Euro, wenn man einen Polizisten mal schief anguckt. Auf der anderen Seite wäre das ja alles absurd. Wenn also das hier ruiniert. Tatsächlich sehr, sehr viel mehr übertrieben wird als in Deutschland, wenn das so tatsächlich wäre, wäre das ja irgendwie auch ein Ausdruck der Schärfe der Auseinandersetzung, ja, die zwischen oben und unten. Ne, so könnte man das doch interpretieren. Ne? Oder ein Ausdruck der Arroganz der Mächtigen, die sich leisten können, ungestraft ihre dummen Witze zu machen über die Realität. Ja, und nach dem Motto, die Realität ist nur ein hässliches Abbild unserer Metaphern. zu hier, zum 1. Mai in Barcelona, vorgestern, kann ich nun leider, leider so gut wie gar nichts sagen, weil ich hatte mir fest vorgenommen, zu der Demonstration am Nachmittag zu gehen. Und musste dann aber aus familiären Geschichten irgendwo ins Krankenhaus gehen, also nicht wegen mir. Und deshalb ist der 1. Mai für mich dieses Jahr ausgefallen. Dann würde ich sagen, hören wir einfach mal die kleine Reportage. Beginnen wir mit einem Stimmungsbild und danach auch ein paar Interviews, die ich während der Demo gemacht habe. Zuerst mal war ich mittags an der Via Laietana und bin dann ein Stück mit der Gewerkschaft, mit der, sagen wir mal, etablierten Gewerkschaftsdemo mitgegangen, bis zum Kathedralenplatz, habe mich da umgeguckt. Wie gesagt, schöne Stimmung, sehr kämpferig. Da waren unheimlich viele Gruppen, die Leute von Panrico waren da, die fordern eben eine menschenwürdige Behandlung. Die fordern auch Stopp der Entlassungen, die wollen ihre Löhne endlich haben. Diese Leute kämpfen wirklich mit allem, was sie haben und können, um ihr Recht. Übrigens, der Hubschrauber war den ganzen Tag im Einsatz, der dröhnte praktisch, wie hört man ihn? Der dröhnte den ganzen Tag über der Stadt. Damit zeigen sie auch, wir sind im Einsatz, wir beobachten euch, brauchen die gar nicht. Die haben so viele Kameras und die haben Google Earth und Satelliten. Aber der Hubschrauber ist dann doch immer das Symbol auch der Beobachtungsmacht, das Auge praktisch im Himmel, das Auge des strafenden Gottes, der alles sieht. Ja, dann gab es Leute von Bosch, die Firma Bosch, die sind auch im Arbeitskampf. Da werden auch Leute entlassen und rausgeschmissen. Dann waren die Leute da aus dem Gesundheitswesen, es waren Leute da von der Lehrergewerkschaft, Leute, die im Bildungssektor sich engagieren. Das heißt, es war wirklich unheimlich viel los auf der Straße. Herrliche Stimmung eigentlich auch, sehr volksfestähnlich und fröhlich. Und dann, wie gesagt, am Nachmittag, so um 16.30 Uhr sollte das langsam los, nein, um 17.30 Uhr sollte das losgehen, vom Arco de Triunfo, vom Triumphbogen, sollte eine Demo, die alternative Demo, das heißt die Demo, die die Leute selber die revolutionäre Demo nennen, die sollte dann losgehen. Wir waren mit einer Gruppe von Leuten und ich auch mit meinem Mikrofon, mit meinem Aufnahmegerät, relativ pünktlich da. Und das Ganze ging aber dann doch erst eine Stunde später los. Das heißt, wenn man sich also um 17:30 verabredet, geht das erst um 6:30 so langsam los. Dann wurde eine Schleife gedreht, der Demozug setzte sich in Bewegung, erstmal in Richtung Norden, es sollte ja zum Strand gehen. Die Parole, das heißt das Ziel der Demo, wurde erst ganz zum Schluss bekannt gegeben, das hieß Hotel Bela. Das Hotel Bela ist dieses Design-Science-Fiction-Gebäude, das von der internationalen Investoren-Mafia einfach an den Strand von Barcelona gesetzt wurde, obwohl da ein Bauverbot herrscht, aber das geht. Die haben da also ein Riesenhotel hingesetzt und das ist so ein, wie soll man sagen, ein Stachel im Fleisch der Stadt. Vielleicht der Anfang zu einer Skyline wie in Hongkong oder New York in den nächsten zig Jahren. Ich werde jetzt gleich ein paar Demonstrantinnen und Demonstranten zitieren, die mir Auskunft gegeben haben auf die Frage, warum demonstriert ihr heute, warum demonstrierst du? Die Demo wurde nachher auch versucht von vermummten Geheimpolizisten zu sprengen. Das ist auch passiert. Ja. Ja, um kurz nach 17:30 ging es dann los. Ich frage die erste Demonstrantin, Warum demonstrieren Sie hier? Estamos aquí con unas compañeras que se manifiestan. ¿Tú por qué te manifiestas? Bueno, el día 1 de mayo. Der 1. Mai ist traditionell ein Kampftag gegen die Arbeit, sagt diese Frau. Im Moment ist die wirtschaftliche und soziale Lage in diesem Land besonders schlimm und dies schon seit langem, langem. Also ist das heute nötig und eine gute Gelegenheit, um auf die Straße zu gehen und seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen und zumindest zu versuchen zu verhindern, dass die Dinge sich immer weiter verschlechtern. Und mindestens um zu zeigen, dass wir unzufrieden sind und dass nicht alles folgenlos bzw. straflos hingenommen wird. Es ist wie ein sozialer Krieg, der abläuft und heute ist ein Kampftag, also bin ich hier. Eine andere Demonstrantin meint, ich demonstriere hier, weil ich glaube, dass der Moment für eine Veränderung in der Gesellschaft da ist, hier in Katalonien und natürlich auch weltweit. Und die Veränderung muss sozial sein und nicht nur formal. Es geht um mehr Wohlstand für die Menschen, um soziale Gerechtigkeit. Da diese Dinge nicht von alleine kommen, müssen wir ständig Druck machen und dafür demonstrieren. Naja, wie wir es eben unser Leben lang getan haben. Y bueno, como toda la vida. Nos... Auch die Hochschullehrerin und Professorin Montserrat demonstriert heute, weil es der 1. Mai ist und sie, wie immer an diesem Tag, demonstriert, um ihr Nicht-Einverständnis mit der Politik zu manifestieren. La discrepancia amb les polítiques de... Ich, so sagt sie, drücke so meine Empörung über die Lage der Arbeiterklasse aus, mit der ich mich identifiziere. Ich mache das hier auf der alternativen Demo. Die offizielle Demo fand ja am Vormittag statt. Ich will die anderen Stimmen unterstützen, die man sonst nie hört. Vull donar suport a les altres veus, a les veus que no tenen en compte, doncs, els que dissenyen les polítiques sobre el treball. Auch die 50-jährige Teresa, die beim Staatsfernsehen arbeitet, demonstriert heute, weil sie gegen die soziale Ungleichheit ist und protestieren will und für eine andere und bessere Welt überall sich einsetzen will. Und um noch eine letzte Stimme zum Ausdruck zu bringen, Christina, eine Sozialarbeiterin. Sie demonstriert, weil sie gegen die missbräuchliche Kürzungspolitik ist, die nur Armut erzeugt, wie sie sagt. Und das nicht allein in der Arbeiterklasse, sondern auch immer stärker in der Mittelschicht und die noch immer weitere Ungleichheit schafft. Immer mehr Ungleichheit zu der, die bereits schon existiert. Und ich bin gegen eine verarmte Gesellschaft ohne Bildung, wo die Kluft zwischen Arm und Reich nachher immer gewaltiger wird. Das war mein kleines Stimmungsbild von der revolutionären Demo, die am Nachmittag stattfand. Ich glaube, diese vier Stimmen waren ziemlich repräsentativ für das, was die Menschen allgemein, zumindest die bewussten Menschen, denken. Und die Menschen sind zornig, wütend und sie wollen eine Veränderung. So kann es nicht mehr weitergehen. Da sind sich alle einig. Also gut, wie gesagt, ich war dieses Jahr nicht demonstrieren. Und was die gesagt haben, was wir gerade gehört haben, kannst du natürlich alles nur unterschreiben. Aber wie kommen wir raus aus der Malaise? Wie können wir den jetzigen Zustand überwinden? Ne? Und dann gibt's halt die einen, die sagen, ja, man muss zur Wahl gehen und dort eine andere Partei wählen. Und oder die, viele von denen, die waren dann natürlich auch bei der Demonstration am Vormittag von den großen Gewerkschaften, ja. Und was wollen die? Die haben sich auch irgendwie eingerichtet in diesem System und versuchen es nicht wirklich zu verändern, sondern versuchen das vielleicht ein bisschen aushaltbarer zu machen. Jetzt die am Nachmittag, die scheinen mir schon einen korrekteren Kurs zu haben, generell die Teilnehmer, die am Nachmittag da waren bei der Demonstration. Aber selbst das ist natürlich irgendwie nicht genug. Ne? Ist ja schön und gut, am 1. Mai zu demonstrieren, aber wenn wir nur zu den Wahlen gehen und nur am 1. Mai demonstrieren, und selbst wenn wir sogar noch öfter demonstrieren, also vielleicht im Durchschnitt 3, 4, 5 Mal im Jahr, das hält das System auch noch aus. Ja? Dann erteilen sie die Genehmigung für die Demonstration, dann kannst du dich wieder auskotzen und danach geht man dann wieder nach Hause. Die halten das alles aus. Ja? Und irgendwie müssten wir jeden Tag demonstrieren, jeden Tag Generalstreik haben. Aber gut, das ist natürlich faktisch im Moment wenigstens auch noch nicht möglich. Und dann könnte man, fällt mir jetzt gerade ein, das vielleicht so machen wie, ich weiß nicht, ob du, aber ich jedenfalls, ich habe eine christliche Erziehung durchlitten. Und immerhin, aber eine Sache fand ich gut, man soll jeden Tag mindestens ein, wenn es auch ein sehr kleines, gutes Werk ist, soll man das tun. Und wenn wir uns vornehmen, jeden Tag irgendwas Revolutionäres zu tun, so klein auch immer, ich glaube, dann würden wir sofort sehr schnell einen großen Schritt weiterkommen. Ja, hallo. Ich grüße die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum 1. Mai mitgemacht hier in Barcelona. Besser. Der Westen ist bunter und schöner und schauer und reicher und frei. Und trotz alledem, ich sag dir die Wahrheit, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht das gelbe vom. Und trotz alledem, ich sag dir die Wahrheit, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht das gelbe vom Ei. Der Osten ist grauer und klein sind die Chancen und groß ist die Not. Und trotz alledem, der Traum der Kommune, der schlief nun ist doch, der schlief nun ist doch, der schlief nun ist doch noch lange nicht. Und trotz alledem, der Traum der Kommune, der schlief nun ist doch, der schlief nun ist doch, der schlief nun ist doch noch lange nicht. Lange nicht tot. Ja, viele werden ihn erkannt haben. Lange nicht gespielt. Wolf Biermann im Niemandsland. Der Westen ist Schauer. Es gibt im Moment wieder einen Ost-West-Konflikt nach altem Muster. Man fühlt sich wirklich in die 70er, 80er Jahre zurückversetzt. Es geht um den Krieg, der jetzt wirklich offen ausgebrochen ist, um den Krieg in der Ukraine. Bei einem Krieg gibt es immer Profiteure, Interessenten und Brandstifter. Und es gibt eine Methode, um rauszukriegen, ob etwas gerecht oder ungerecht ist. Man muss es sich immer umgekehrt vorstellen, wenn man sagt, guck mal, der haut ihm doch eine runter. Stellt euch mal vor, das wäre umgekehrt. Der andere wird dem anderen eine runterhauen. Würde man dann auch so reagieren? Diese Woche schreibt im Spiegel ein Politiker, dem man nicht gerade Ostfreundlichkeit vorwerfen muss. Das ist ein alter Bekannter, Erhard Eppler. Wer kennt den nicht noch? Erhard Eppler, SPD-Mitglied. Der ist mittlerweile auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, der gute Erhard Eppler. Der ist 87 Jahre alt. Der gehörte als Entwicklungsminister der Regierung Willy Brandt an. Er bekleidete über viele Jahre herausgehobene Ämter in der SPD und zählt zu den Begründern der Ökologiebewegung in Deutschland. Charakterisiert wird er durch seinen intellektuellen Ziegenbart oder Seemannsbart, der ihm so ein markantes Gesicht verleiht, ein eigentlich doch recht charismatischer Mensch, wenn ich das so sagen darf. Und er sagt etwas, was die meisten Deutschen auch denken, weil 3/4 aller Deutschen sind gegen einen Krieg mit Russland sowieso. Die meisten haben Verständnis für das, was die Russen machen vor ihrer Haustür. Man stelle sich das umgekehrt vor, das wäre an der Grenze zu Mexiko. China würde eine revolutionäre maoistische Bewegung in Mexiko unterstützen. Die hätten schon die gewählte Regierung in der Hauptstadt Mexico City weggeputscht und würden jetzt mit, sagen wir mal, roten Fahnen, Hammer und Sichel vor die amerikanische Grenze ziehen. Was würden die USA machen, wenn das der Fall wäre? China würde also einen Putsch, einen wirklichen Putsch, einen Staatsstreich in Mexiko organisieren, finanzieren und mittragen. Der Westen hat das in der Ukraine gemacht. Die westlichen Länder haben einen Staatsstreich in der Ukraine, in Kiew, mitfinanziert, mitorganisiert und unterstützen ihn bedingungslos bei allen Sauereien, die da ablaufen. Was erwartet man? Jedenfalls kommen wir zu Herrn Eppler. Der sagt, damit wären wir wieder bei der Person Putin. Mit wem darf man ihn vergleichen? Ich finde, auch wenn dies manche überrascht, am ehesten mit Angela Merkel. Er tut, wie sie, was seine Wähler von ihm erwarten. Deshalb würde er heute eine Präsidentenwahl haushoch gewinnen. Sicher, bei denen, die ein Westler in St. Petersburg im Museum oder im Hotel trifft, hat er geringere Chancen. Aber sie sind noch eine Minderheit. Sie wollen ungefähr so leben wie wir. Und sie werden langsam zahlreicher. Wie Wolf Biermann gerade gesungen hat, der Westen ist Schauer. Aber die Bauern, Kleinbürger und Arbeiter in den Dörfern und Provinzstädten tausende Kilometer hinter Moskau haben andere Sorgen. Fast jede Familie trauert noch um den Vater oder den Großvater, der im großen Vaterländischen Krieg sein Leben lassen musste. Sie erzählen sich noch haarsträubende Geschichten, wie die Deutschen auf dem Rückzug gehaust haben. Sie halten nichts von Michail Gorbatschow, der ihnen eine karge, aber einigermaßen verlässliche Ordnung genommen hat, ohne ihnen eine neue, bessere zu geben. Sie erinnern sich noch an den meist betrunkenen Boris Jelzin, in dessen Regierungszeit die Mafia beim Eintreiben von Schutzgeldern erfolgreicher war als die Steuerbeamten beim Einzug von Steuern. Sie waren froh, als dieser Putin die Diktatur des Gesetzes ausrief und langsam wieder einen Staat aufbaute. Sie werden vielleicht auch einmal mehr Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt verlangen und dann auch einen anderen Präsidenten wählen. Aber vorerst haben sie andere Sorgen. Arbeit und das tägliche Brot und ein starkes, geordnetes Russland, damit nicht noch einmal ein Verrückter versucht, die rassig minderwertigen Russen zu versklaven. Und jetzt freuen sie sich über einen Präsidenten, der sich von Ukrainern und Westlern nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Sobald dieser Präsident in einen neuen Krieg verwickelt würde, wäre er wohl für die meisten erledigt. Und der weiß das. In der letzten Fragestunde des Präsidenten ist dies sehr deutlich geworden. Das war ein Auszug aus einem Artikel, den Herr Erhard Eppler im Spiegel von dieser Woche geschrieben hat. Unter der ironischen Überschrift »Wir Reaktionären verstehe«, warum man sich die Karte Osteuropas auch mal so anschauen muss, wie ein russischer Politiker sie sieht. Ich sehe gerade, Werner, heute haben wir beide den Spiegel hier mitgebracht. Du hast auch die Printausgabe. Ja, na gut, ich habe mir diese Woche gedacht, kaufe ich mal den Spiegel. So ein normaler Mensch könnte der gar nicht mehr leisten hier in Spanien. Ja, der ist stinkteuer, ne? 4,40 Euro wie in Deutschland, sondern 5,70. Mehr als 5 Euro. Aber gut, also das, was du gerade zitiert hast, das habe ich auch gelesen, diesen Artikel. Und es ist ja wirklich, du hast ganz offen gesagt, der Krieg ist schon ausgebrochen. Praktisch kann man das fast sagen, ja. Also die Zentralregierung in Kiew hat jetzt Panzer und Hubschrauber in den Osten geschickt. Ein paar wurden schon abgeschossen. Genau, mit Toten, aber auch also zwei Piloten von den abgeschossenen Hubschraubern wurden getötet. Ein dritter wurde gefangen genommen, aber auch nicht im Luftraum, sondern unten sind auch Leute erschossen worden. Und sogar in Odessa geht's jetzt wieder los da, in, auf der Krim, ja, wo man eigentlich schon gedacht hat, die Krim ist schon gegessen und das Problem ist vom Tisch. Jetzt gab's da eine Demonstration von Kiew-Anhängern, also von der Zentralregierung der Ukraine und die pro-russischen ja, Milizen und Bevölkerung haben sich dann eingemischt und haben versucht, die Demonstration zu verhindern oder auseinander zu klamüsern und dann ging es aber andersrum, dann waren die plötzlich wieder in der Minderheit, haben sich in altes oder nicht altes, in Gewerkschaftsgebäude geflüchtet, vor den Anhängern der Zentralregierung. Molotow-Cocktails reingeschmissen und das Resultat ist jetzt, dass es also gestern allein in Odessa zwischen 30 und 40 Toten gegeben hat. Also von daher ist, wenn man noch nicht sagen will, der Krieg ist ausgebrochen, ist gut möglich, dass er jetzt halt eben dann bald doch ausbricht, trotz allen aller Bemühungen des Westens, der USA und der Europäischen Union, diese Katastrophe zu verhindern. Das halt, das bekommt dann eine Eigendynamik und dann ist nichts mehr zu machen. Ja, das ist die Dynamik der Gewalt, der Kreislauf der Gewalt. Wenn die Maschine einmal in Gang ist, ist es schwer, sie zu stoppen, weil eins kommt aufs andere. Und die Leute lassen sich nicht demütigen und das lassen sie sich nicht bieten. Und natürlich auch, es wird fleißig geschürt und geschürt und geschürt. Das darf man auch nicht vergessen. Und auch die andere Vision der Leute. Russland hat nun einmal ganz eigene Ideen. Ich habe hier ein Foto gesehen, Fotos aus Donetsk, die waren im Internet. Und auch hier der Spiegelreporter war ja auch da. Einer von den Spiegelleuten ist da hingereist. Die reisen da durchs Land und berichten. Und es geht um ein Stimmungsbild in Donetsk. Da sagt der Spiegelreporter, ich zitiere mal gerade, das ist übrigens Herr Christian Neef, der ist da unterwegs, der sagt, im Vergleich zu Slowjansk wirkt Donetsk an diesem Tag geradezu idyllisch. Es gibt keine Checkpoints. Die Leute flanieren durch die sonnige Stadt, in der die Kastanien zu blühen beginnen. Die Restaurants im Zentrum sind gut besucht. Die Donetsker Volksrepublik, so heißt das, das haben die russischstämmigen Leute da ausgerufen, beginnt erst auf der Westseite des Puschkin Boulevards. Sie beschränkt sich auf das von pro-russischen Aktivisten besetzte Gebäude der Gebietsverwaltung und wird durch zwei rot-grüne Grenzposten markiert. Fotos zeigen, Achtung, Julia Timoschenko und Vitali Klitschko in Nazi-Uniformen. Du musst entscheiden, wo dein Kind leben wird, steht auf den Plakaten. In einer Sklavenkolonie westlicher Päderasten oder in einer durch nichts zu beirrenden Supermacht. Fuck EU und USA. Also einer Sklavenkolonie westlicher Päderasten, das kommt ja zum Teil auch hin. Ne? Ich meine, wenn man sich den Vatikan anguckt und seine Päderasten und wenn man sich andere Skandale ansieht und Sklaven gibt's auch genug. Nur fürchte ich sehr, dass wenn die sagen, westliche Päderasten, dann denken sie nicht so sehr an Schulen und Pfarrer und katholische Kirche. Oder fast hätte ich gesagt, oder Belgier, sondern bei denen ist es eher das Moment eben Feindlichkeit, Feindschaft gegen Homosexuelle oder so. Für die ist ein Homosexueller ein Päderast, schon definitionsgemäß. Ich fürchte, die meinen das so, ja. Ja gut, ein Lied und dann bringen wir mal die Katastrophen. Da wird es auch weiter um dieses Thema gehen. Paul Kunkel, Arbeiterdichter im VEB Chemie Leuna, schrieb dieses Lied für seinen Kollegen Biermann, für dessen ersten Auftritt am 1. Dezember 1989 in Leipzig. Wir haben uns selber die Freiheit erobert und waren nur Menschenmaterial. Doch jetzt soll uns auch nicht der Westen schlucken, die Brüder und Schwestern vom Großkapital. Die Haie mit harter Währung kommen schon angeschwommen und sind so frei und schnappen sich unser Oma ihr klein Häuschen in Mecklenburg für ein Appel und Ei. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Wir brauchen keinen Konkursverwalter, Hans Modrow, du, da geht's nicht lang. Verramsch uns nicht an Krupp und Thyssen, Mercedes-Benz und die Deutsche Bank. Fleiß, Freiheit, Spaß und Menschenwürde sind unser stärkstes Kapital. Wir wollen endlich eigene Fehler machen und nicht die des Westens noch einmal. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk. Wir bleiben hier, das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Nein, VEB Leuna, geschluckt und verdaut von Bayer Leverkusen sogleich. Nein, RW Treptow, die schrottreife Braut, holt sich Herr Siemens heim ins Reich. Elektrokohle Lichtenberg, Zeiss Jena steht im Hemde da und bietet den welken Busenpfeil für ein paar Westmark, tralala. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Wir lassen uns niemals wieder schlagen ans Kreuz mit Stempel und Stacheldraht. Verflucht! Und erneuert sei die Partei, die uns verkauft und verraten hat. Jetzt wird unser Land zum ersten Male ein Land, in dem man leben könnt. Wir brauchen Hilfe, doch nur von dem, der uns ein eigenes Leben gönnt. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Es ist Samstag, der 3. Mai 2014. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit den aktuellen Nachrichten mit der Tagesschau in 100 Sekunden von der ARD. 100 Sekunden. Tote nach Ausschreitungen in Odessa. In der Stadt im Süden der Ukraine kam es zu heftigen Straßenschlachten zwischen Regierungsanhängern und pro-russischen Aktivisten. Dabei geriet ein Gewerkschaftsgebäude in Brand. Bei dem Feuer kamen nach Polizeiangaben mindestens 31 Menschen ums Leben. Kiew setzt Militäreinsatz in der Ostukraine fort. In der Stadt Slawiansk gehen Regierungstruppen weiter gegen pro-russische Separatisten vor. Zudem verstärken die Militäreinheiten eine Offensive in der Nähe von Krematorsk, erklärte das ukrainische Innenministerium. Meine Damen und Herren, reden wir gar nicht. Merkel sieht Verhältnis zu den USA wegen der NSA-Affäre weiterhin belastet. Bei einer Rede in Washington sagte die Bundeskanzlerin, es gäbe noch immer große Meinungsunterschiede über die Verhältnismäßigkeit der Überwachung. Die USA lehnen ein von Merkel gewünschtes Anti-Spionage-Abkommen ab. Erdrutsch im Nordosten Afghanistans. Die Provinzregierung geht inzwischen von mehr als 2100 Toten aus. Die Geröllmassen eines Hügels hatten gestern hunderte Häuser unter sich begraben. Einsatzkräfte konnten bislang nur 7 Überlebende retten. Kritik an Rentenreform. Die Rentenversicherungsträger halten die Finanzierung der geplanten Neuregelungen für nicht sachgerecht. Laut einem Zeitungsbericht erwarten sie, dass der Beitragssatz mittel- und langfristig steigen wird. Damit würden jüngere Generationen stärker belastet, obwohl sie kaum von den Leistungsverbesserungen profitierten. Das Wetter. Heute im Süden und Südosten viele Wolken und Regen, sonst überwiegend freundlich mit zum Teil längerem Sonnenschein. Im Nordwesten vereinzelt Schauer, Höchstwerte 6 bis 16 Grad. Ja, vielen Dank an die Kollegen von der ARD. Angela Merkel ist in Washington und man muss es ihr wirklich zugutehalten. Die sagt zumindest was, was sich andere niemals trauen würden, dem Herrscher, dem Imperium, etwas Kritisches zu sagen. Normalerweise wird das verklausuliert in kastrierten Formeln, in diplomatischen Formeln. Die Merkel hat ganz klar gesagt, es herrscht keine Einigkeit. White House President Obama. Klingelstreis. Die USA haben auch ganz klar gesagt, wir werden euch weiter bespitzeln, ausspionieren und mit euch machen, was wir wollen. Mit solchen Leuten kann man eigentlich nicht mehr reden. Aber sie müssen es, weil sie sind eben die Herren der globalisierten Welt. Doch bleiben wir beim Thema Ukraine. Wir denken an den August 1914 zurück. Viele Beobachter, politische Analysten, Historiker sehen eine erschreckende Parallele zu 1914. 100 Jahre sind vergangen, wir befinden uns im Jahr 2014 und ein Krieg in Europa, die Ukraine gehört zu Europa, ist nicht mehr auszuschließen. Die Krise in der Ukraine schürt Kriegsängste nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. In der östlichen Ukraine kämpften Regierungstruppen gegen Separatisten. Brennende Barrikaden ließen die Ahnung von einem Bürgerkrieg entstehen. Wir haben auch gerade gehört, Tote, Hass auf beiden Seiten. Zudem tauchten im Luftraum über den Niederlanden russische Langstreckenbomber auf. Das war auch früher vorgekommen, doch nun wirkt es wie eine Warnung an den Westen. Seid euch nicht so sicher. Da kam die leise Ahnung von einem größeren Krieg nun einmal auf. Das ist die Sorge, die nun viele Europäer umtreibt. Ein furchteinflößendes Szenario. Aus einem Bürgerkrieg in der Ukraine wird ein Krieg zwischen Russland und der NATO. Die Hoffnung, Präsident Wladimir Putin würde sich auf die Krim beschränken, hat getrogen. Er greift auch nach dem Osten der Ukraine und führt den Westen weiterhin vor. Wie soll man ihn stoppen? Was ich hier verlese, ist natürlich typischer Spiegelsprech. Sie personifizieren ein Übel, dass sie dem Osten andichten und projizieren es in die Figur des Herrn Putin, um das Ganze dann wie Saddam Hussein oder Gaddafi oder wie all die Schurken genannt werden, die die NATO im Visier hat, um diese Leute, diesen Bösewicht dann vorzuführen. Wie soll man ihn also stoppen, diesen Bösewicht? Die Diplomatie hat bislang versagt und Putin scheint keine Angst vor wirtschaftlichen Einbußen durch Sanktionen zu haben. Was dann? Krieg? Es wäre Wahnsinn, aber undenkbar ist es seit der vergangenen Woche nicht mehr. Am Freitag fanden sich die westlichen Spitzenpolitiker zu einem seltenen Format zusammen, dem sogenannten Quint. Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und der USA sprachen auf einer Telefonkonferenz miteinander. Das gab es nur vor den Luftangriffen auf Libyen 2011 und auf dem Höhepunkt der Eurokrise 2012. Also nur, wenn es wirklich ernst war. Die deutsche Einschätzung der Lage, so schreibt der Spiegel, hatte sich gegenüber der Vorwoche stark verändert. Damals war die Bundesregierung zuversichtlich gewesen, dass die Vereinbarungen von Genf Früchte tragen würden, dass die Deeskalation begonnen habe. Nun heißt es, man sei weiter in der Eskalationsphase. Begriffe, die Sorgen erzeugen können, fallen jetzt häufig. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk spricht von einem schwarzen Szenario, das möglich scheint. Bürgerkrieg, Flüchtlingswellen. Der ukrainische Putschist bzw. Machthaber Arseniy Jazenjuk behauptet sogar, Russland will den dritten Weltkrieg. Und Jazenjuk will Panik im Westen schüren, damit seinem Land geholfen wird. Die sollen ihm möglichst viele Panzerkanonen und natürlich auch Kredite geben. Es gibt keinen Grund zur Panik, sagt der Spiegel, aber es gibt Gründe, beunruhigt zu sein. Das Gefühl von Sicherheit setzt sich aus zwei Sphären zusammen, dem, was ist und dem, was möglich scheint. Ein großer Krieg in Europa ist wieder eine Möglichkeit, nachdem er 20 Jahre lang ausgeschlossen schien. Kaum einer dachte daran, dass Russland und die NATO aufeinander schießen könnten. Nun schleicht sich dieser Gedanke bei vielen Menschen in Europa ein. Wenn jetzt eine falsche Entscheidung getroffen würde, könnte jahrzehntelange Arbeit für Frieden und Sicherheit in Europa dahin sein. So warnt Außenminister Frank-Walter Steinmeier in einem Spiegel-Interview von dieser Woche. Die Lage wird immer bedrohlicher, findet der Vorsitzende zum Beispiel des Auswärtigen Ausschusses, ein gewisser Herr Norbert Röttgen von der CDU. Es besteht die Gefahr eines Krieges. Daher müssen wir jetzt mit hohem Ernst an einer diplomatischen Lösung arbeiten, sagt sein Amtskollege aus dem Europäischen Parlament, Elmar Brok, ebenfalls von der CDU. Wie schnell ein Land in diesem Konflikt hineingezogen werden kann, erwies sich am Freitag. Prorussische Separatisten brachten einen Bus mit Bundeswehrsoldaten als OSZE-Beobachter getarnt in ihre Gewalt. Die sehen solche Leute natürlich als Spione an. Unter diesen 13 sogenannten Inspekteuren sind auch 4 Deutsche. Davon 3, wie ich gerade gesagt habe, Angehörige der Bundeswehr und ein Dolmetscher. Das sagte Verteidigungs- oder Kriegsministerin, wie man will, Ursula von der Leyen. Diese mittlerweile, so habe ich gerade im Spiegel auf der Homepage gesehen, freigelassen worden. Da wurde also hinter den Kulissen fieberhaft verhandelt und die Russen haben diese Leute gehen lassen. Wahrscheinlich haben sie ihnen gesagt, kommt aber nie wieder, haut ab, verschwindet aus unserem Land. Ja, wenn der Spiegel sagt, es gibt keinen Grund zur Panik, das ist ja schön und gut, Panik ist immer schlecht. Ja? Und wenn jetzt eine falsche Entscheidung getroffen wird, was wäre die falsche Entscheidung, nicht auf eine diplomatische Lösung zu setzen? Aber da gibt es halt innerhalb der westlichen Allianz auch Widersprüche, ne? Insbesondere zwischen USA und den Meinungsführern in der Europäischen Union. Jetzt, wenn die Merkel gerade in den USA war, da wurde ja drüber geredet und so, aber innerhalb der USA gibt es halt die alten Hardliner, ne? Zum Beispiel dieser John McCain da, der Senator von den Republikanern, ein ausgesprochener Falke, ne? Und der sagt dann zum Beispiel so verächtlich über Deutschland, Deutschland wird regiert von einem industriellen Komplex. Das muss gerade der sagen. Gerade er muss das sagen. Gerade der, wo die ganze Geschichte der USA praktisch ein Beispiel ist für diesen militärisch-industriellen Komplex, der die Politik bestimmt. Ne? Der redet jetzt darüber, dass in Deutschland industrieller Komplex das Sagen hat, also die Wirtschaft, ne? Wirtschaftliche Interessen. Und in der Tat gibt es ja zwischen 6.000 und 7.000 deutsche Firmen, die Geschäfte machen mit Russland. Ne? Also Deutschland auf der einen Seite und dann natürlich auch Großbritannien auf der anderen. Dort geht es dann weniger um Industrie, sondern mehr um Finanzwirtschaft. Also die an die Geschäfte an der Londoner Börse denken, ne? Aber auch da ist die Sache wieder gespalten. Die einen denken langfristig und so und die anderen kurzfristig und die freuen sich jetzt natürlich über die Situation in der Ukraine und mit Russland, weil die ganzen neureichen Russen, die schaffen jetzt schon ihr Geld, ihr Kapital raus aus Russland und insbesondere nach London, aber auch an andere Börsenplätze. Ne? Und dann ist noch ein anderer Mensch aufgetreten, ein gewisser Zbigniew Brzezinski. Ah, der Brzezinski, der ist, oh, das ist ein kalter Krieger vor dem Herrn. Genau, der. Der wurde uns schon an der Fachhochschule Köln um die Ohren gehauen, als Experte in Ost-West-Fragen. Berater, Präsidenten, Berater mit Reagan, mit Carter, mit Bush, mit Obama, heute immer noch, ja. Und der will also ganz klar den Obama voranschicken, ohne Rücksicht auf die Europäische Union und sagt, ja, die ziehen dann schon nach. Und da hat er ja wahrscheinlich auch recht, ja, dass das so sein wird. Ne? Aber wo will er sie hinschicken? Sollen die schon mal bombardieren oder, ja, oder gut, also saudi-arabische genau, Söldner hinschicken? Ganz klar auf verschärfte Sanktionen setzen. Und wenn das alles nichts nützt, dann müssen wir eben leider wieder intervenieren, wie wir das ja aus Syrien oder aus vielen anderen Ländern kennen. Ne? Und der hat jetzt eine Anekdote zitiert vor einem Atlantic Council, wo also die Crème de la Crème aus Politik und Wirtschaft zusammensitzt. Und da hat ein Direktivo, Manager von Siemens gesagt, ja, was da jetzt passiert in der Ukraine mit Russland, ist ja ganz schlimm. Wir waren gerade in Moskau, sagt dieser Siemens-Mensch, und wir haben wichtige ökonomische Interessen in Russland. Und dann sagt ein Amerikaner, und zwar Robert Zoellick, das war ein früherer Präsident von der Weltbank, der sagt, was Sie da sagen, das ist ja sehr interessant. Und dann sagt er, wie viel Prozent von Ihrem Umsatz und von Ihren Vereinbarungen haben Sie denn mit Russland? Dann sagt der Siemens-Mensch, 2%. Und der andere, und wie viel Prozent haben Sie mit uns, also mit USA? 20%, sagt dann der Siemens-Mensch. Ne? Und in dem Moment war dann sekundenlang Stille, weil jeder von den Teilnehmern hat begriffen, was das eigentlich für eine Drohung ist, wenn jetzt Deutschland nicht mitzieht mit dieser schärferen Strategie der USA. Also drohen Sie auch Deutschland mit Wirtschaftssanktionen beziehungsweise mit hässlichen Maßnahmen? Mit was für Leuten man es da zu tun hat, sollte man nie aus dem Auge verlieren. Die Leute, die da schüren und die da Interessen haben, sind nämlich Leute, die auch ganz schön im Waffenhandel verwickelt sind. Vergessen wir nicht die Waffenindustrie. Für die Waffenindustrie ist das jetzt ein riesiger Markt, der plötzlich da ist. Im Spiegel ist diese Woche auch eine sehr interessante Meldung zum Thema Waffenhandel. Die zeigt den ganzen schmierigen und schmutzigen Charakter dieser Leute, die uns einreden, sie wären Demokraten und würden den Menschen irgendwo auf der Welt helfen. Es geht um Gewehre für wen? Es geht um Gewehre für Gotteskrieger in Syrien, für Al-Qaida und muslimische Faschisten, die in Syrien Leute abschlachten. Die Ukraine wickelt offenbar Waffengeschäfte über Deutschland ab. Wie das Auswärtige Amt auf eine Anfrage der Linken im Bundestag einräumt, exportiert der ukrainische Staatskonzern Ubroboronprom halbautomatische Gewehre des Typs SKS Simonov in die Bundesrepublik. So, die sind also erstmal in Deutschland. Die Einfuhr sei von den dafür zuständigen staatlichen Stellen genehmigt worden. So, wo die Waffen in Deutschland landen, verschweigt das Außenamt. Niemand weiß es, der Spiegel auch nicht. Wir wissen nur, die sind da. Die Lieferbeziehungen der deutschen Vertragspartner seien, Zitat, ein Geschäft und Betriebsgeheimnis. Aha. Geheime Waffengeschäfte über Deutschland. Die Gewehre, heißt es ausweichend, würden zum Zweck der Modifikation nach Deutschland geliefert. Der amerikanische Think Tank Jamestown Foundation, dem traditionell enge Verbindungen zu US-Geheimdiensten nachgesagt werden, glaubt, dass die Waffen von Deutschland aus an syrische Rebellen geliefert werden. Jamestown geht von 54.000 Kleinwaffen allein in den Jahren 2011 und 2012 aus. Diese könnten für verdeckte Operationen in Syrien verwendet worden sein. Verdeckte Operationen sind Terroroperationen, wo von Geheimagenten und gekauften Mördern Leute abgeknallt werden, Bomben gelegt werden und irgendwo mit dem Gewehr reingehalten wird. Das nennen die verdeckte Operation. Die Bundesregierung kennt den Verdacht der Amerikaner, will ihm aber nicht nachgegangen sein. Ihr legen, so steht es in der Antwort an die Linke, keine eigene Erkenntnis hierzu vor. Weder die Bundeswehr, noch der militärische Abschirmdienst, noch der Bundesnachrichtendienst seien in den Kauf der Waffen involviert. Das kann sowieso niemand nachprüfen, also kann man das einfach so sagen. Die linken Außenexpertin Sevim Dagdelen hält die Unwissenheit der Regierung für bedenklich. Zitat, es ist skandalös, dass die Bundesregierung nichts über den Verbleib dieser Waffen mitteilen kann. Noch schlimmer sei, dass Berlin den Verdacht nicht ausräumen kann, diese Waffen seien an islamische und islamistische Gotteskrieger für einen Regimewechsel in Syrien weitergegeben worden. In der Ukraine, die jammern ja und wollen jetzt modernere Waffen, die wollen jetzt Waffen von der NATO haben. Da bahnen sich die herrlichsten Geschäfte an für die Waffenkonzerne. Die haben ja auch die Mobilmachung des Volkes jetzt beschlossen. Das heißt, der Wehrdienst wird in der Ukraine wieder eingeführt. Junge Männer müssen ran. Die brauchen dann natürlich alle Gewehre, moderne Nachtfeldstecher, sagen wir mal Bodenluftraketen, tragbare, panzerbrechende Waffen und was die alles brauchen. Das ist also ein herrlicher Markt, wenn man da so an die 150.000 ausrüstet mit Waffen. Dann kann man sich ausrechnen, ein Milliardengeschäft. Fast alle Länder haben 2013 mehr Geld in Waffen gesteckt als im Vorjahr, wie der Bericht des Instituts SIPRI zeigt. Die gute Nachricht, die globalen Militärausgaben sind im vergangenen Jahr um 1,9% gesunken. Die schlechte, dieser Rückgang ist allein auf die Kürzungen in den USA zurückzuführen. Lässt man die Vereinigten Staaten außen vor, setzt sich der weltweite Aufrüstungstrend mit einem Ausgabenplus von 1,8% fort. Vor allem der Anstieg der Militärausgaben in Schwellen- und Entwicklungsländern hält unvermindert an, beschreibt Sam Perlow Freeman vom Internationalen Friedensforschungsinstitut SIPRI die zentrale Botschaft des Trendberichts World Military Expenditure, den das Stockholmer Institut am Montag letzter Woche veröffentlichte. Es handele sich teilweise um eine natürliche Entwicklung des Wirtschaftswachstums oder eine Antwort auf echte Sicherheitsbedürfnisse. Zitat. Aber in vielen Staaten gäbe es eine Dominanz autokratischer Regime oder neue regionale Rüstungswettläufe. Der prozentual stärkste Anstieg mit 8,3% ist in den afrikanischen Staaten zu beobachten. Mehr als zwei Drittel der dortigen Länder haben 2013 ihre Rüstungsausgaben gesteigert. An der Spitze liegt Algerien, das als erstes afrikanisches Land 2013 mehr als 10 Milliarden Dollar für sein Militär verwendet hat. Auch Angola erhöhte seine Ausgaben massiv. Mit einem Plus von 36% ist es das Land mit den höchsten Militärausgaben der Subsahara und hat den bisherigen Spitzenreiter Südafrika abgelöst. Angola wie Algerien glauben, sich ihre Aufrüstung leisten zu können. Sie verfügen über hohe Öleinnahmen. Die USA hingegen haben ihre Militärausgaben in zwei Jahren um fast 14% gesenkt. Dennoch sind die Vereinigten Staaten immer noch für rund 37% der globalen Militärausgaben verantwortlich. Saudi-Arabien liegt mittlerweile an der Spitze. Auf dem zweiten Platz folgt China, das seine Ausgaben um 7,4% auf geschätzte 188 Milliarden Dollar gesteigert hat. Das drittplatzierte Russland gab 2013 rund 88 Milliarden Dollar aus, ein Plus von 4,8%. Diese Zunahme erklärt sich nicht durch aktuelle territoriale Konflikte, wie etwa Chinas Zusammenstöße mit Japan, den Philippinen und Vietnam im Ost- und Südchinesischen Meer. Stattdessen sind die langfristigen Aufrüstungspläne entscheidend. So hat Russland angekündigt, große Teile der veralteten Ausrüstung bis 2020 zu ersetzen. Daher hat Russland erstmals seit 2003 mit 4,1% einen höheren Anteil am Bruttoinlandsprodukt in den Militärsektor gesteckt als die USA. Allerdings, jetzt ist, wie eingangs gesagt, Saudi-Arabien der Spitzenreiter, sobald die Rüstungsausgaben ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung gesetzt werden. Riad steigerte seine Kosten um 14% auf 67 Milliarden Dollar und gibt nun 9,3% des Bruttoinlandsproduktes für sein Militär aus. Achtung, fast 10% von allem wird für Waffen ausgegeben. Das heißt, diese Prinzen- und Scheichfamilie, das sind ja ein paar tausend Angehörige, die leisten sich also eine Armee wie eine kleine Großmacht. Die SIPRI-Friedensforscher erklären dies mit Spannungen mit dem Iran, aber auch dem Wunsch nach starken und loyalen Sicherheitskräften gegen mögliche Proteste vom Typ Arabischer Frühling. Es geht ja auch um die Panzerlieferungen, den Leopard-Panzer an Saudi-Arabien. Da wird ja immer behauptet, das wäre für einen Panzerkrieg in der Wüste, aber Militärexperten haben nachgewiesen, diese Panzer werden gegen die Bevölkerung sogar in Straßen eingesetzt und sind eingesetzt worden. Zum Beispiel bei dem Überfall auf Bahrain, wo man die Leute massenhaft mit saudi-arabischen Panzern abgeschossen hat und ein wahres Massaker vor drei Jahren inszeniert hat. Davon redet natürlich niemand, hier im Westen besonders nicht, weil diese Scheichs sind natürlich die besten Ölfreunde. Saudi-Arabien liegt nun auf dem vierten Platz der größten Militärinvestoren und überholte damit Frankreich, Großbritannien und Japan. Und nun kommen wir zu Deutschland. Auf dieser weltweiten Rangliste kletterte im Übrigen auch Deutschland im vergangenen Jahr vom 9. auf den 7. Platz. Während Frankreich und Großbritannien ihre Militärbudgets in den letzten 10 Jahren mit 6,4 und 2,5% stetig senkten, erhöhte Deutschland seine Ausgaben in diesem Zeitpunkt um 3,8%. Allein in den beiden vergangenen Jahren lag das Plus bei 2%. So sieht's aus. Das heißt, betrachten wir alle diese Dinge, die da geschehen, einmal mit den Augen eines Waffenhändlers, eines Rüstungsmanagers, der sich jetzt die Hände reibt und weiß, hier gibt es ordentlich was zu verdienen. Je mehr Hass und je mehr Zwist wir streuen und sehen und unsere Lobbyisten in den Gremien, in Politik und NATO und den Militärbündnissen hetzen und auf Kriegskurs gehen, umso besser für uns. Oder im Parlament, da sitzen sie ja im Bundestag und haben ihre Lobbybüros und treffen sich dann mit den Abgeordneten im Restaurant oder im Café oder verabreden sie sich mal für ein Schwätzchen und so. Ja, und das relativiert natürlich dann sehr stark, ne, diese Botschaft, die uns von oben immer verkündet wird. Krieg ist das allerletzte Mittel und Krieg ist immer schlecht und so und alle verlieren beim Krieg. Da haben sie ja im Grunde recht, ne? Nur was sie tun tatsächlich, das ist halt was anderes, ne? Und was sie praktisch tun, das ist ein anderes Verlieren da. Die einen können gewinnen, die anderen verlieren dann. Also entweder die Deutschen gewinnen und die Franzosen verlieren oder umgekehrt. Oder die Ukrainer verlieren und die Russen gewinnen oder umgekehrt, ne? Aber wer halt tatsächlich immer verliert, sind wir. Die da unten, ne? Die 99% der Bevölkerung, egal ob Russen oder Ukrainer oder Deutsche oder Franzosen, die verlieren tatsächlich immer in jedem Krieg. Und wer aber immer gewinnt bei jedem Krieg, das ist das restliche 1%, die Reichen, die Superreichen, das sind die Kriegsgewinner und natürlich dann noch eine kleinere Heerschar oder größere Heerschar von Kriegsgewinnlern. Werfen wir einen Blick in die Presse im Internet. Ich bin hier noch einmal auf die Seiten gegangen. Ich habe geöffnet Junge Welt, Spiegel. Und gucken wir mal, Junge Welt sagt, immer wieder Blockaden. Am 1. Mai marschierten Faschisten in 6 bundesdeutschen Städten. Die Polizei ging zum Teil, und das ist neu, hart gegen Nazi-Gegner vor. Das ist nicht neu, Entschuldigung. Hart gegen Nazi-Gegner vor, nicht gegen Nazis. In Dortmund protestierten hunderte Antifaschisten gegen einen Aufmarsch von rund 400 Neonazis im Außenbezirk Westerfilde. Einige hundert Linke blockierten einen U-Bahnhof und verzögerten damit die Anreise der Rechten. Als Nazi-Gegner die geplante Route besetzen wollten, ging die Polizei mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die zumeist jugendlichen Antifaschisten vor. Auf Bildern, die das Bündnis Blockado, Do für Dortmund, blockiert Dortmund, verbreitete, war zu sehen, wie ein vermummter Beamter Demonstranten mit einem Schlagstock traktierte. Veranstalter des faschistischen Aufmarsches war die rechte Partei Die Rechte, die vor 2 Jahren vom Neonazi-Führer Christian Worsch gegründete Partei, tritt am 27. Mai übrigens bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen in Konkurrenz zur NPD an. Das passiert auf deutschen Straßen. Das passierte am 1. Mai. Auch die Nazis versuchen, wie immer, den 1. Mai für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und zu thematisieren. Dann gibt es etwas, was eine gute Nachricht ist. Es geht um die Entprivatisierung der Wasserversorgung für die Bevölkerung und damit auch wieder um die Rücknahme der unerschwinglichen Preise. Der Wasserpreis in Paris wurde zum Beispiel um 8% gesenkt. Die Rückführung der Wasserbetriebe in städtische Regie hat für die Bevölkerung bis jetzt nur Vorteile gebracht. Wir haben also gesehen, die Privatisierung Ende der 90er, zu Beginn der 2000er, hat die Leute wirklich zornig gemacht und wütend. Die Versorgung wurde schlechter, die Infrastruktur ist verkommen und die Preise wurden erhöht. Das heißt, schlechteres Wasser zu höheren Preisen durch Privatisierung. Nun, durch den Druck der Menschen werden viele dieser privatisierten Wasserbetriebe wieder rückgeführt in kommunalen Besitz. Und das ist gut so. Zum Teil werden die Verträge auch juristisch angefochten, weil die zum Teil auch sittenwidrig sind. Darüber schreibt die Junge Welt. Ein Thema auch zum Thema Außenpolitik. In Nordirland wurde Gary Adams verhaftet. Von der Partei Sinn Féin, der wurde festgenommen. Irisch-republikanische Politiker sehen darin Wahlbeeinflussung. Gary Adams wird nach vielen, vielen, fast über 30 Jahren noch einmal angeklagt, an Morden teilgenommen zu haben. Nur teilgenommen physisch, glaube ich nicht, aber er war eben damals der Chef der IRA und in dieser Eigenschaft wird ihm jetzt vorgeworfen, also ganz konkret, er hätte den Befehl gegeben oder dass da jemand umgebracht wird, eine Mutter von 10 Kindern, die also angeschuldigt wurde von der IRA, dass sie eben Leute verraten hätte an die englische Armee. Aber gut, das war vor wie viel, über 40 Jahren oder so, ja. Na gut, sollte man mal hier den frankistischen Mördern und Folterern sagen, beziehungsweise hier der Justiz, dass sie die Menschenrechte einklagt gegen die Repräsentanten, die noch leben, des Franco-Regimes. Israel, totaler Baustopp für Palästinenser in den besetzten Gebieten, jüdische Siedlungen expandieren wie noch nie. Kriegshetze gegen Ukraine und Russland, es geht um Milliardenprofite, Geschäft ist Geschäft. Das ist der Artikel, den einmal im Monat Mumia Abu Jamal im Magazin der Jungen Welt veröffentlicht. Springen wir jetzt, wer den lesen will, findet ihn auf der Homepage der Jungen Welt diese Woche. Blicken wir auf den Spiegel. Der Spiegel kommt mit einem Foto, Geiseln in Ukraine freigelassen. Die machen da ein Geiseldrama draus. Die Bundeswehrleute sieht man hier, die gucken in die Kamera. Sind Männer so zwischen 35 und 45. Soldatengesichter, die gucken in die Kamera und die werden jetzt als Opfer von einer unrechtmäßigen Geiselnahme hingestellt. Dann auch Fotos von den Brandopfern in Odessa, tödlicher Hass, schreibt der Spiegel. Dann geht es um Obamas Hinrichtungspraxis, beziehungsweise die Hinrichtungspraxis der USA. Der 43-minütige Todeskampf von Clayton Lockett hat politische Folgen. Nach der qualvollen Exekution in Oklahoma ordnet Präsident Obama eine landesweite Überprüfung der Hinrichtungspraxis an. Der Mann wurde also qualvoll zu Tode gefoltert. Dann gibt es ein Urteil im Patentstreit. Samsung muss Apple 120 Millionen Dollar zahlen. Die Handyhersteller Apple und Samsung überziehen sich weltweit gegenseitig mit Patentklagen. Ja. Wer auch zahlen muss, ist jetzt eine texanische Energiegesellschaft. Ich habe jetzt den genauen Namen nicht mehr. Jedenfalls gab es da jetzt ein Gerichtsurteil. Da hat eine Familie geklagt gegen dieses Fracking. Und zwar schon vor 5-6 Jahren haben die plötzlich angefangen, so Krankheitssymptome zu entwickeln. Also, weiß ich, Blutsturz, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, ne? Fieber, Hautausschläge, Erbrechen und so und hatten keine Ahnung, woher das jetzt kommt, bis sie dann fest die Idee hatten, das kommt vielleicht von diesen Brunnen, von dieser Fracking-Gesellschaft da in den USA und dann haben sie die verklagt. 3 Jahre später haben sie dann, nachdem sie krank wurden, diese Gesellschaft Petroleum, Aruba Petroleum heißt sie, verklagt. Und das ging ja relativ schnell. Jetzt, letzten Monat schon, also nach nur 3 Jahren, hat tatsächlich ein Gericht ein Urteil gefällt gegen diese Gesellschaft und hat der Familie eine Entschädigung zugesprochen von 2,9 Millionen Dollar. Ja. Und jetzt ist natürlich erstmal, hört sich das gut an, aber natürlich kann jetzt die Gesellschaft erstmal Widerspruch einlegen gegen dieses Gerichtsurteil, und das kennt man ja dann aus 100.000 anderen Geschichten, wie das dann weitergeht. Vielleicht kriegen dann die Enkel dieser Familie mal recht, so lange wird es rausgeschoben und sabotiert, wie wir es gesehen haben bei der Zigarettenindustrie, wo es jahrzehntelang gedauert hat, bis das anerkannt wurde. Oder bei Nuklear-Atomkraftwerken ist es bis heute noch nicht, geben Sie es zu, ja, dass im Umfeld der, auch eines normal funktionierenden Atomkraftwerks eben die Leukämiewerte höher sind. Aber gut, trotzdem ist es ja erstmal eine positive Nachricht, nicht wahr? FC Bayern verabschiedet Uli Hoeneß. Das war's noch nicht. Auch bei seinem vorerst letzten öffentlichen Auftritt als Leitfigur des FC Bayern dominiert Uli Hoeneß die Szene. Bei der Jahreshauptversammlung kündigte er sein Comeback an und schimpft sich seine Wut von der Seele. Seine Wut über alles Mögliche. Erstmal, dass er im Knast sitzt, dass die Bayern damit 4:0 zu Hause eingegangen sind gegen Real Madrid. Die lecken sich immer noch die Wunden und können es gar nicht glauben. Wir sind natürlich auch sauer hier im Niemandsland. Wir sind absolute Pep Guardiola-Fans und können es noch gar nicht fassen. Aber als Sportler muss man das einfach hinnehmen. Fies gelaufen, doof gelaufen, müssen wir einfach mitleben. Jo, ich würde sagen, wir schließen hier den Block der Katastrophen und der kommentierten Meldungen, bringen einmal ein Lied und danach geht's weiter. Das Lied heißt Guten Tag, Herr Präsident. Es ist ein Lied gegen den Krieg. Guten Tag, Herr Präsident. Ich muss Ihnen jetzt mal schreiben. Ich sehe so viel Leiden, das Sie hier anscheinend nicht kennt. Ihr klebt an euren Posten und das auf unsere Kosten und denkt, dass ihr im Recht seid. Wer weiß, wer euch da lenkt. Die Söhne vieler Mütter, die wurden nie gefragt. Schickt ihr ins Stahlgewitter, zurück kommt oft ein Sarg. Man hat sich schnell vereidigt, sie hörten nur verteidigt dort unsere edle Freiheit in dem heißen Wüstensand. Ihr habt uns viel versprochen und euer Wort gebrochen. Habt ihr denn kein Gewissen? Ich verliere bald den Verstand. Sollen töten in der Fremde, das ist nun mal kein Spaß. Noch unschuldig die Hände, woher nur dieser Hass? Kommen die Offiziere und klopfen an die Türe. Sie reichen dir einen Orden, ein Sohn, ein toter Held. Das Vaterland sagt Dank, bedankt sich für das Morden, nimmst diesen Heldenorden, dazu ein Totengeld. Und schickt ihr unsere Kinder zum Töten in die Welt, dann greif ich jetzt zum Knüppel, dann bin ich auch ein Held. Ich schlag euch auf die Mütze, denn manchmal ist's von Nütze. Wozu sollen wir denn leiden? Wir haben euch doch gewählt. Ich weiß, Herr Präsident, Sie werden den Brief nie lesen. Vielleicht sind Sie ein Wesen aus einer fremden Welt. Und schickt ihr eure Kinder zum Töten in den Krieg, dann ist er bald zu Ende, ehe man sich versieht. Engines and garlands. küssen wir und singen ein fröhliches Lied. Doch plötzlich schlägt ne Bombe ein Kamerad verschied. Wir flogen seine Innereien zerwascht in mein Gesicht. Gesungen wurde weiter, denn das ist Soldatenpflicht. Die zweite Bombe schlug herein, ich spürte schon den Schmerz. Die riss mein Bein ab, das flog weg, jetzt geht's für mich heimwärts. Gesungen wurde weiter, denn das ist Soldatenpflicht. Die Sterberei wird heiter, wenn es dich auch mal erwischt. Die dritte Bombe macht den Platz für junges, frisches Blut. Wir fingen auf zu singen an, bevor die vierte Bombe kam. Singerei macht Mut. Sommer in der Stadt von Herrn Thies Ullmann. Jo. Erzähl deinen Freunden, erzähl allen, die du kennst, dass wir heute Nacht fahren. Der Himmel ist klar und der Mond, der scheint. Der Wind steht gut und die Nacht ist warm. Pack deine Sachen und nimm alles mit, was dir wichtig ist und was dir gefällt. Deine Fotos, alte Platten, die Narben, die Hoffnung, dein liebstes T-Shirt und das letzte Geld. Wunder dich nicht über die Toten auf dem Rücksitz und dass sie für uns Waltz in Matilda singen. Und wunder dich nicht über die Route, die ich nehme. Du wirst sehen, ich werde uns sicher ans Ziel bringen. Über die Berge, die Städte, die Flüsse und Ströme. Wir werden mit den Toten zusammen singen. Und dem letzten Geld. Mit deinen Namen, alten Platten, deiner Hoffnung, diesem T-Shirt am anderen Ende der Welt. Den Fotos und dem letzten Geld. Mit deinen Namen, den Platten, deiner Hoffnung, diesem T-Shirt am anderen Ende der Welt. Hinter den Bergen, den Städten, den Flüssen und Strömen, den Fotos und dem letzten Geld. mit deinen Narben, den Platten deiner Hoffnung, diesem T-Shirt am anderen Ende der Welt. Niemandsland, Kontrabanda, 91.4 FM. Es ist Samstag, der 3. Mai 2014. Uns bleiben noch 15 Minuten. Zum Schluss das Thema Kino. Es gibt einen Science-Fiction-Thriller, der heißt Transcendence mit Johnny Depp. Johnny Depp mit Elektronengehirn. In Transcendence spielt Johnny Depp Dr. Will Custer, den führenden Forscher im Bereich künstlicher Intelligenz. Nach einem Attentat gelingt es seiner Frau, sein Gehirn zu retten und mit einem Supercomputer zu verbinden. Ein Experiment mit verheerenden Folgen. Würde eine empfindungsfähige Maschine schnell die natürlichen Grenzen überwinden? Und in kurzer Zeit wäre ihre analytische Kraft größer als die gebündelte Intelligenz aller Menschen auf der Welt, seit Anbeginn der Zeit. Wenn es um künstliche Intelligenz geht, macht dem Forscher Dr. Will Custer niemand etwas vor. Gemeinsam mit seiner Frau Evelyn steht er kurz davor, ein vollkommen neuartiges Computersystem zu erschaffen. Ein Elektronengehirn, das über menschliche Emotionen verfügt und selbstständig reflektieren kann. Ich bin Pin, ein physisch individuelles neuronales Netzwerk. Erfunden von Dr. Will Custer. Kannst du beweisen, dass du empfindungsfähig bist? Das ist eine schwierige Frage, Dr. Tagger. Können Sie beweisen, dass Sie es sind? Eine Gruppe technikfeindlicher Extremisten will diesen Quantensprung der Wissenschaft verhindern und verübt ein Attentat auf Dr. Custer. Was haben Sie getan? Zerstört die Computer! Doch anstatt den Wissenschaftler zu stoppen, verhilft sie ihm damit erst zum Erfolg. Denn Evelyn vollendet das Experiment. Evelyn? Oh mein Gott. Ich kann nichts fühlen. Ich bin hier. Ein Experiment mit verheerenden Folgen. Überrascht mich zu sehen, Joseph. Kommt drauf an. Worauf? Kannst du beweisen, dass du empfindungsfähig bist? Das ist eine schwierige Frage, Dr. Tagger. Können Sie beweisen, dass Sie es sind? Transcendence ist das Regiedebüt des Oscar-prämierten Kameramanns Wally Pfister. Sein Science-Fiction-Thriller ist produziert von Christopher Nolan und stargespickt mit Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman und Paul Bettany. Es geht so weit, Will. Hör auf damit! Ich verstehe nicht. Das ist die Zukunft. Das ist nicht unsere Zukunft. Ja, künstliche Intelligenz, bald wird es kommen. Es gibt ja jetzt diese Glasshole-Brille, von der wir alle gehört haben. Glasshole ist eine Verballhornung von Glasses und Asshole, die Arschlochbrille, die Glasschlochbrille, wird die schon von vielen Leuten genannt. Das sind diese Internetbrillen, den man sich aufsetzt, da ist eine Kamera drin und ein kleiner Monitor und da kann man mit allem kommunizieren, was sich so in der Umwelt bewegt und passiert. Und der nächste Schritt ist dann eben das Elektronengehirn, das einem eingepflanzt wird. Muss ja nicht 100% sein, kann ja auch mit ein paar Chips gemacht werden. Aber ich finde es schon sympathisch, dann, als, wenn dann nicht mehr nur wir fühlen, sondern auch die... unser Gehirn, das dann gesteuert wird, weil da fällt mir ein, Anfang der 90er Jahre war das, wo das mit diesen brutalen Angriffen auf Ausländer in Deutschland, in Ost- und auch in Westdeutschland losging. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Vielleicht war das Solingen oder so oder noch ein kleineres Dorf, wo eine Familie verbrannt ist. Eine türkische Familie bei einem dieser Anschläge und dann sind die Reporter da in dieses Dorf gegangen und haben die Nachbarn befragt und dann, ich kann mich noch erinnern, haben sie so einen 19-Jährigen oder so gefragt, was er denn meint dazu, zu dieser Geschichte und dann sagt, der war so, also klar erkennbar verunsichert durch die Anwesenheit der Reporter und so und fragt dann zurück, ja, was soll ich denn da jetzt fühlen? Ja, also vielleicht in Zukunft haben wir dann das Problem gelöst, wenn das eine Maschine für uns macht. Was empfehlen Sie mir denn jetzt zu fühlen angesichts dieser Katastrophe? Schöne Frage, fiese Frage. Jo. Es ist Samstag, der 3. Mai 2014. Willkommen in der neuen Welt, in der schönen neuen Welt, in der Science-Fiction-Welt. Was am bedenklichsten ist in der momentanen Situation, sind natürlich auch intelligente Waffensysteme. Das Thema haben wir zum Teil hier auch schon auf den Plan gebracht im Niemandsland. Wir werden die nächsten Wochen etwas über Drohnen bringen, eine längere Analyse der Drohnensituation. Um den heutigen Niemandslandtag abzuschließen, 100 Jahre. Es ist eine böse Pointe der Geschichte, dass sie die Kriegsgefahr ins Jahr 2014 platziert. Genau das Jahr der dunklen Jubiläen. 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 75 Jahre Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Europa schien sich von dieser Geschichtslast befreit zu haben, schien ein Weltbild für Versöhnungspolitik zu sein. Aber das ist vorbei. Beroena, Euskal Herriatik irrati zeamanaldi iraultzaile honi Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemans Land programari aurrera, musu bat Merci, madame. Oh, here the hands are deep. Okay, my sweetheart, we even you. Oh, the moment is still that too. How do you do? How do you do? How do you do? De-de-de-de. How do you do? How do you do? De-de-de-de-de-de. I thank you. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Here's a morning. Suffer the grace. How do you do? How do you do? But de-de-de-de-de-de. How do you do? Morning heißt der Buhr. Und die feinen Leute wackeln immer mit dem Hinterteil dazu. Ein Baiser, das soll ein Butterl und ein Flirt, ein Stusi sein. Denn die feinen Leute beißen genau wie uns der Storch nicht mehr ins Bein. Und die Lady sagt, oh, shocking. Und Madame sagt, helle klar. Aber wenn ein Mann sie schüchtern fragt, sagen beide kräftig ja. Oh, yes, my boy, you dance with me. Oh, come here, little son. I'm so very, very happy you come. Oh, I love you, forever. Jo, das war's für heute. Wir verabschieden uns. Tschüss. Ja. Die heutige Niemandsland-Sendung ist ab Montag, beziehungsweise vielleicht auch erst ab Dienstag im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Agur, ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute. Tschüss. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.